Aus welchem Gebot ergeben sich die Pflichten der gottgeweihten Personen? Die Pflichten der gottgeweihten Personen ergeben sich aus dem zweiten Gebot, das gebietet, Gott gemachte Gelübde und gegebene Versprechen zu erfüllen, welche sich solche Personen auf diese Weise zur Beobachtung aller oder einiger evangelischer Räte verpflichtet haben. Nicht alle Ordensleute haben dieselben Gelübde, aber normalerweise schon. Die hauptsächlichen, eigentlichen evangelischen Räte, zweites Kapitel hier.